Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 11. Ein paar Tage vergingen. Nagel hielt sich daheim auf, trieb mit finsterer Miene umher und sah gepeinigt und leidend aus. Seine Augen waren in diesen zwei Tagen ganz matt geworden. Er sprach mit niemand, auch nicht mit den Leuten des Hauses. Um die eine Hand trug er einen Lappen. Eines Nachts, als er wie gewöhnlich bis zu den Morgenstunden draußen gewesen war, war er heimgekommen, die Hand ins Taschentuch gebunden. Die beiden Wunden, sagte er, habe er sich dadurch zugezogen, dass er über eine Egge, die auf dem Kehr herumgelegen habe, gefallen sei. Am Donnerstagmorgen regnete es und das ungemütliche Wetter drückte noch mehr auf seine Gemütsstimmung. Als er jedoch im Bett die Zeitungen gelesen und sich über eine lebhafte Szene in der französischen Deputiertenkammer belustigt hatte, knipste er plötzlich mit den Fingern und sprang auf. Ach, der Teufel sollte traurig sein. Die Welt war weit, war reich, war lustig, die Welt war schön. Komm mir keiner mit etwas anderem daher. Noch ehe er ganz angekleidet war, schellte er und unterrichtete Sarah davon, dass er beabsichtige, am Abend einige Leute bei sich zu sehen, etwa 6, 7 Herren, die ein bisschen Leben in die Bude brächten, lustige Kerle, den Dr. Stenersen, Rechtsanwalt Hansen, den Adjunkten und so weiter. Er sandte sofort die Einladungen aus. Minute antwortete, dass er käme. Auch der bevollmächtigte Reinert wurde gebeten, blieb aber aus. Um 5 Uhr abends waren alle in Nagels Zimmer versammelt. Da es immer noch regnete und der Himmel dunkel war, wurden die Vorhänge heruntergelassen und die Lampe angezündet. Und dann begann das Bacchanal, ein Saufgelage und ein Höllenspektakel, von dem die kleine Stadt noch tagelang danach sprach. So wie Minute zur Tür hereinkam, ging Nagel auf ihn zu und bat ihn um Entschuldigung, weil er bei dem letzten Zusammensein mit ihm so viel gefaselt habe. Er nahm Minutes Hand und drückte sie herzlich, stellte ihn auch dem jungen Studenten Öyen vor, dem einzigen, der ihn nicht kannte. Flüsternd dankte Minute für die neue Hose. Nun stand er da, von Kopf bis Fuß neu gekleidet. »Sie haben noch keine Weste.« »Nein, aber das ist auch nicht nötig. Ich bin kein Graf. Ich versichere Ihnen, ich brauche keine Weste.« Dr. Stenersen hatte seine Brille zerbrochen und trug nun einen Zwicker ohne Schnur, der ihm jeden Augenblick herunterfiel. »Nein, man kann sagen, was man will«, äußerte er. »Wir leben doch in einer Zeit der Befreiung. Sehen Sie doch nur die Wahlen an und vergleichen Sie sie mit den letzten Wahlen.« Alle tranken mächtig, der Adjunkt begann bereits einsilbige Wörter zu sagen, und das war ein sicheres Zeichen bei ihm. Rechtsanwalt Hansen aber, der ganz gewiss schon, ehe er hergekommen war, einige Gläser getrunken hatte, begann wie gewöhnlich dem Doktor zu widersprechen und Unsinn zu reden. Er, Hansen, gehe als Sozialist, wenn er es so ausdrücken dürfe, ein wenig weiter. Er sei nicht sehr zufrieden mit den Wahlen. Welche Befreiung verhießen Sie denn eigentlich? Könne jemand ihm das sagen? Zum Teufel nochmal? Ja, das sei eine wunderbare Zeit der Befreiung. Bekämpfte nicht sogar ein Mann wie Gladstone in schäbiger Art Parnell aus moralischen Gründen, aus lächerlichen, beefstick-moralischen Gründen? Ach, fahrt zur Hölle! Sollten die Dinge etwa keine Moral enthalten? Schrie der Doktor sofort. Wenn das Volk höre, dass keine Moral in den Dingen sei, wie viele würden dann auch darauf anbeißen? Man müsse die Leute in die Entwicklung hineinlocken, ihnen etwas vorspiegeln und müsse die Moral ständig in Ehren halten. Der Doktor gebe viel auf Parnell, aber wenn Gladstone ihn unmöglich fand, dann musste man wohl einräumen, dass dieser Mann sich einigermaßen darauf verstehe. Ja, er möchte natürlich Herrn Nagel ausnehmen, seinen verehrten Gastgeber, der nicht einmal zugeben könne, dass Gladstone ein reines Gewissen habe, guter Gott. Nebenbei, Herr Nagel, Sie haben ja auch für Tolstoi nicht sehr viel übrig. Ich hörte von Fräulein Kieland, dass Sie auch ihm gegenüber Bedenken hätten. Nagel stand im Gespräch mit dem Studenten Öyen. Hastig wandte er sich um und erwiderte, »Ich entsinne mich nicht, mit Fräulein Kieland über Tolstoi gesprochen zu haben. Ich erkenne ihn als einen großen Dichter und als einen philosophischen Narren an.« Gleich darauf aber fügte er hinzu, »Nicht wahr, wir dürfen uns heute Abend ein wenig derb ausdrücken, wenn wir es für gut halten. Wir sind ja unter uns Männern und befinden uns auf der Bude eines Junggesellen. Abgemacht? augenblicklich bin ich gerade in der Laune, dass ich die Tatze auf etwas legen und knurren möchte. Ganz wie es beliebt, antwortete der Doktor verletzt. Tolstoi ist ein Narr. Ja, wir wollen unsere Meinung sagen, rief plötzlich auch der Adjunkt. Der Adjunkt war bei seinem Rausch gerade in das rechte Stadium gekommen und scheute von jetzt ab nichts mehr. Keine Einschränkung, Doktor, denn sonst werfen wir dich hinaus. Jeder hat seine Meinung. Stöcker zum Beispiel ist ein unverbesserlicher Schlingel. Ich werde es beweisen. Beweisen! Darüber lachten alle. Und es dauerte eine Weile, ehe sie wieder über Tolstoi sprechen konnten. Er sei ein großer Dichter und ein großer Geist. Nagels Gesicht flammte plötzlich auf. Ein großer Geist ist er nicht. Sein Geist ist in Art und Beschaffenheit so herzlich durchschnittlich wie nur möglich. Und seine Lehren sind nicht um Haaresbreite tiefer als das Halleluja-Geschrei der Heilsarmee. Ein Russe ohne Adel, ohne den alten vornehmen Namen, ohne Tolstois Millionen blanker Rubel, würde wohl kaum so berühmt geworden sein, weil er einigen Bauern das Schuhflicken beigebracht hat. Übrigens wollen wir doch lieber ein wenig lustig sein. Ihr wohl, Herr Gröger! Nagel stieß in kleinen Zwischenräumen mit Minute an, und er zeigte ihm überhaupt während des ganzen Abends viel Aufmerksamkeit. Noch einmal kam er auf sein Geschwätz bei ihrem letzten Zusammensein zurück und wollte, dass Minute es vergesse. »Ich für meinen Teil erschrecke über nichts mehr bei Ihnen«, sagte der Doktor und straffte sich. »Ja, es ist wahr, ich widerspreche gar zu gern«, fuhr Nagel fort, »und heute Abend bin ich besonders dazu aufgelegt. Das kommt zum Teil von ein paar unangenehmen Erlebnissen, die mich vorgestern ziemlich hart getroffen haben, zum Teil von diesem traurigen Wetter, das ich gar nicht ausstehen kann. Herr Doktor, das begreifen Sie wohl am besten und entschuldigen mich. Um von Tolstoi zu sprechen, es ist mir nicht möglich, seinen Geist tiefer zu finden als zum Beispiel den des Generals Booth. Beide sind Verkünder, nicht Denker. Sie setzen vorhandene Güter um, machen einen Gedanken, den sie fertig vorfinden, volkstümlich, mundgerecht für das Volk und lenken die Welt. Wenn man aber umsetzen will, dann gilt es mit Gewinn umzusetzen. Tolstoi setzt mit schwindelnden Verlusten um. Zwei Freunde schlossen einmal eine Wette. Der eine wettete 12 Schillinge, dass er auf 20 Schritte Abstand eine Nuss aus der Hand des anderen schießen würde, ohne die Hand zu verletzen. Gut, er schoss. Schoss miserabel, schoss die ganze Hand in Fetzen und das mit Glanz. Da stöhnte der andere und rief mit seiner letzten Kraft, »Du hast die Wette verloren, her damit, her mit den 12 Schillingen.« Und dann bekam er die 12 Schillinge. Gott helfe mir, wie Tolstoi sich abmüht, die frohen Lebensquellen der Menschheit bis auf den letzten Tropfen auszutrocknen und die Welt vor lauter Liebe zu Gott und jedermann ganz dickflüssig zu machen. Ich schäme mich bis ins Innerste. Es mag naseweiß klingen, zu sagen, ein Graf beschäme einen Agronomen so tief, aber das tut er. Es könnte mir nicht einfallen, darüber zu sprechen, wenn Tolstoi ein Jüngling wäre, der Versuchungen zu überwinden, einen Kampf zu bestehen hätte, um die Tugend zu predigen und rein zu leben. Aber der Mann ist ja ein Greis, dessen Quellen vertrocknet sind und er keine Spur von menschlichen Neigungen mehr hat. Aber könnte man sagen, das trifft ja seine Lehre nicht. Doch, das trifft auch seine Lehre. Erst wenn man vom Alter zäh und wasserdicht und vom Genuss satt und verhärtet geworden ist, geht man zu dem jungen Menschen hin und spricht Entsage. Und der junge Mensch kostet davon, denkt darüber nach und erkennt, dass es richtig ist, nach der Schrift. Und der junge Mensch entsagt trotzdem nicht, sondern sündigt 40 Jahre lang königlich weiter. Das ist der Lauf der Welt. Wenn aber 40 Jahre um sind und der junge Mann selbst ein Greis geworden ist, da sattelt er auch seine weiße Mähre und reitet die Kreuzesfahne hoch in der knöchernen Hand davon und trompetet etwas von der Entsagung des Jünglings in die Welt hinaus und immer wieder von der Entsagung des Jünglings. Das ist eine Komödie, die immer wiederkehrt. Tolstoi belustigt mich. Ich bin entzückt, dass der alte Mann noch so viel Gutes zustande bringt. Schließlich wird er ja wohl zu seines Herrn Freude eingehen. Im Übrigen aber treibt er es nicht anders, als so mancher Greis vor ihm getrieben hat und so mancher Greis es nach ihm treiben wird. Das ist alles. Darf ich Sie nur noch, von allem anderen abgesehen, daran erinnern, dass Tolstoi sich als wahrer Freund der Bedürftigen und Verlassenen erwiesen hat? Sollte das wirklich nicht das Mindeste zu sagen haben? Zeigen Sie mir den vornehmen Mann hier bei uns, der sich so der Geringen in der menschlichen Gemeinschaft angenommen hätte wie er. Ich finde, es ist eine recht hochmütige Art zu sagen, weil Tolstois Lehre nicht befolgt wird, ist sie in eine Reihe mit den Lehren der Narren zu stellen. »Bravo, Doktor«, brüllte der Adjunkt wieder mit feuerrotem Kopf. »Bravo, aber sagen Sie es schärfer, sagen Sie es gröber. Jeder hat seine Meinung. Eine hochmütige Art, in Wahrheit, eine hochmütige Art von Ihnen. Ich werde das beweisen.« »Ihr Wohl«, sagte Nagel, »vergessen wir nicht, wozu wir hier sind. Wollen Sie wirklich sagen, Doktor, dass es irgendeine Bewunderung wert ist, 10 Rubel zu verschenken, wenn man eine blanke Million besitzt? Ich verstehe Ihren und aller Leute Gedankengang nicht. Ich muss anders beschaffen sein. Und wenn es mich das Leben kosten würde, kann ich nicht einsehen, dass jemand, am allerwenigsten ein Reicher, Bewunderung verdient, wenn er ein Almosen gibt. Das ist gut«, bemerkte der Rechtsanwalt aufreizend. »Ich bin Sozialist. Das ist auch mein Standpunkt.« Aber dies irritierte den Doktor. Er wandte sich zu Nagel und brach los. »Darf ich fragen, ob Sie wirklich so gut darüber unterrichtet sind, wie viele und wie große Almosen Tolstoi im Laufe des Jahres verteilt? Es muss doch irgendeine Grenze dafür geben, was man sagen darf, selbst an einem Junggesellenabend.« »Und für Tolstoi«, erwiderte Nagel, »stellt es sich so dar. Es muss eine gewisse Grenze dafür geben, wie viel ich verschenken darf, weshalb er seine Frau die Schuld dafür auf sich nehmen lässt, dass er nicht mehr verschenkt. Aber das wollen wir überspringen. Schenkt man denn wirklich eine Krone her, weil man gut ist oder weil man meint, damit eine gute und moralische Handlung zu begehen? Es gibt Leute, die eben nicht anders können, die verschenken müssen. Warum? Weil sie dabei einen psychischen Genuss empfinden. Sie tun das nicht aus logischer Berechnung. Sie verstecken sich, um es zu tun. Sie verabscheuen die Öffentlichkeit dabei, denn das würde ihnen einen Teil des Genusses rauben. Sie tun es heimlich, mit bebenden und hastigen Händen, die Brust von einem seelischen Wohlgefühl gehoben, das sie selbst nicht verstehen. So überfällt sie plötzlich das Bedürfnis, etwas zu verschenken. Es tritt in Form eines Gefühls in der Brust auf, eines augenblicklichen und sonderbaren Dranges, der in ihnen emporschießt und ihnen das Wasser in die Augen treibt. Sie geben nicht aus Güte, sondern aus Trieb, um ihres persönlichen Wohlseins willen. Manche Menschen sind so. Sie selbst, Doktor, zum Beispiel. Sie gaben neulich dem Burschen, der sie ruderte, 5 Kronen. Ich hörte es zufällig. Warum aber gaben Sie ihm diese 5 Kronen? Gewiss nicht, um eine gottwohlgefällige Handlung zu begehen. Das fiel Ihnen sicher nicht ein. Vielleicht brauchte der Mann es durchaus nicht sehr notwendig. Aber sie taten es doch. Sie folgten in jenem Augenblick sicher nur einem bestimmten hellen Impuls, etwas zu verschenken und andere zu erfreuen. Ich finde es unsagbar schäbig, so viel Aufhebens von der menschlichen Wohltätigkeit zu machen. Man geht eines Tages auf der Straße. Es ist das und das Wetter. Und man sieht die und die Menschen. Das alles zusammen erzeugt in einem die und die Stimmung. Plötzlich fällt der Blick auf ein Gesicht, ein Kindergesicht, ein Bettlergesicht, sagen wir ein Bettlergesicht, das einen erzittern macht. Dieses Gesicht hat eine ungewöhnlich empfindsame Seite in einem angeschlagen. Und man lockt den Bettler in ein Tor und drückte ihm einen 10-Kronenschein in die Hand. Das ist natürlich kein Zug von mir, aber ich kenne einen Mann, einen anderen Mann. Ja, ich kenne eigentlich 2 Männer, die so beschaffen sind. Nein, man gibt, weil man geben muss, und damit basta. Was aber die Geizigen betrifft, so möchte ich hierin doch eine Ausnahme machen. Die Geizigen bringen wirklich Opfer, wenn sie etwas verschenken. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und deshalb möchte ich sagen, dass Leute, wenn sie sich dazu überwinden, sich von einem Öhr zu trennen, mehr zu achten sind als ein Mann wie Sie und der und ich, die wir aus Genuss eine Krone verschenken. Grüßen Sie Tolstoi und sagen Sie ihm, dass ich für seine ganze widerliche öffentliche Güte keinen Pfifferling gebe. Nicht ehe er alles verschenkt, was er besitzt, und nicht einmal dann. Im Übrigen bitte ich um Entschuldigung, falls ich jemand gekränkt haben sollte. Noch eine Zigarre, Herr Kröger? Herr Doktor? Ihr Wohl. Pause. Wie viele Menschen glauben Sie, in Ihrem Leben bekehren zu können? Fragte der Doktor. »Bravo«, rief der Adjunkt, »ein Bravo von Adjunkt Holtan.« »Ich«, fragte Nagel, »niemand, gar niemand. Müsste ich davon leben, die Leute zu bekehren, würde ich bald krepieren. Ich kann es nur nicht fassen, dass nicht auch alle anderen Menschen, genauso denken wie ich. Folglich bin ich es wohl, der Unrecht hat. Aber nicht ganz Unrecht. Ich kann unmöglich ganz Unrecht haben. Bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass Sie irgendeine Sache oder einen Menschen anerkannt hätten, sagte der Doktor. Es sollte uns freuen zu wissen, ob sich nicht doch jemand findet, mit dem auch Sie einverstanden sein könnten. Darf ich mich ein wenig erklären? Es wird mit ein paar Worten getan sein. Sie wollten wohl eigentlich sagen, passt nun auf, er hat niemand, zu dem er aufsieht. Er ist der personifizierte Hochmut, er kann es mit niemand halten. Das ist ein Irrtum. Mein Gehirn umspannt nicht viel, es reicht nicht weit. Und doch könnte ich Hunderte und Aberhunderte anerkannt großer Männer aufzählen, die die Welt mit ihrem Ruhm erfüllen. Ich habe die Ohren voll davon. Aber ich möchte es vorziehen, die 2, 4, 6 größten Geisteshelden zu nennen, um mich im Übrigen am liebsten an einige unbedeutende Menschen halten. Eigenartige, feine Genies, von denen niemals die Rede ist, die nur kurze Zeit leben und jung und unbekannt sterben. Es kann wohl sein, dass ich von diesen verhältnismäßig viele nennen würde. Hingegen würde ich Tolstoi sicher vergessen. Hören Sie, sagte der Doktor, um der Sache ein Ende zu machen. Er zuckte sogar mit den Achseln. Glauben Sie wirklich, dass ein Mensch einen solchen Weltruhm wie Tolstoi erlangen könnte, ohne ein Geist von hohem Rang zu sein? Es ist fabelhaft und unterhaltend, Ihnen zuzuhören, aber Sie reden Unsinn. Sie faseln, dass einem schlecht werden könnte. Adjunkt Holtan brüllte, »Bravo, Doktor! Wir wollen uns wirklich durch unseren Gastgeber nicht den Atem rauben lassen. Den Atem!« »Der Adjunkt erinnert mich daran, dass ich tatsächlich kein gemütlicher Gastgeber bin,« sagte Nagel lachend. »Aber ich werde mich jetzt bessern.« »Herr Öyen, Sie haben ja nichts zu trinken. Warum in aller Welt trinken Sie nicht?« Student Öyen hatte die ganze Zeit wie versteinert dagesessen und dem Gespräch zugehört. Er hatte kaum ein Wort verloren. Seine Augen waren neugierig und klein, und wenn er lauschte, stellte er förmlich die Ohren auf. Der junge Mann war stark interessiert. Man erzählte sich, dass er, wie andere Studenten auch, in den Ferien an einem Roman schreibe. Sarah kam mit der Nachricht, dass das Abendessen fertig sei. Der Rechtsanwalt, der etwas zusammengefallen da saß, riss plötzlich die Augen auf und sah zu ihr hin. Und als sie wieder zur Tür hinaus war, sprang er auf, holte sie auf der Treppe ein und sagte voll Bewunderung, »Sarah, du bist erquicklich anzuschauen, das muss ich sagen.« Dann kam er wieder herein und setzte sich so ernst wie zuvor auf seinen Platz. Er war stark angeheitert. Als sich nun Dr. Stenersen auch noch wegen seines Sozialismus über ihn warf, konnte er gar nicht mehr Rede und Antwort stehen. Ja, er sei ein köstlicher Sozialist, ein Schinder sei er, ein jämmerlicher Zwischenhändler zwischen Macht und Ohnmacht, ein Jurist, der vom Streit der anderen lebe und sich dafür bezahlen ließe, dass er der Rechthaberei Recht, gesetzliches Recht verschaffe. Und so etwas wolle Sozialist sein. Ja, aber im Prinzip, wandte der Rechtsanwalt ein. Prinzip, der Doktor sprach mit dem größten Hohn von Rechtsanwalt Hansens Prinzip. Während sich die Herren in den Speisesaal hinunterbegaben, machte er einen Ausfall nach dem anderen gegen ihn, spottete über Hansen als Rechtsanwalt und griff das ganze sozialistische Treiben an. Der Doktor war Liberaler mit Leib und Seele, er war kein Maulsozialist. Was ist das sozialistische Prinzip? Zum Teufel damit! Jetzt war der Doktor auf dem hohen Ross. Der Sozialismus ist, auf eine knappe Formel gebracht, die Racheidee der unteren Klasse. Sehen Sie sich den Sozialismus als Bewegung an. Ein Volk von blinden und tauben Bestien, die mit zum Halse heraushängender Zunge hinter dem Führer hertraben. Denken Sie weiter als bis zu Ihrer Nasenspitze? Nein, das Volk dachte nicht. Wenn es dächte, so würde es zu den Liberalen gehen und etwas Nützliches und Praktisches auszurichten versuchen, anstatt sein ganzes Leben lang dazuliegen und an einem Traum zu kauen. Pfui Teufel! Nehmen Sie irgendeinen von den sozialistischen Führern. Was sind das für Leute? Zerlumpte und magere Burschen, die in ihrer Dachkammer auf einem Holzstuhl sitzen und Abhandlungen über die Verbesserung der Welt schreiben. Das können natürlich ganz anständige Leute sein. Wer wollte über Karl Marx etwas anderes sagen? Aber da sitzt nun ein solcher Marxist und kritzelt die Armut aus der Welt. Theoretisch. Sein Kopf hat sich jede Art von Armut, jeden Grad des Elends ausgedacht. Sein Gehirn umfasst alle Leiden der Menschheit. Dann taucht er die Feder ein und schreibt brennenden Geistes eine Seite nach der anderen, füllt große Bogen mit Zahlen, nimmt dem Reichen und gibt dem Armen, verteilt Summen, pflügt die ganze Ökonomie der Erde um, schleudert Milliarden über die erstaunten Armen hin. Alles wissenschaftlich, alles theoretisch. Und zu guter Letzt zeigt es sich, dass man in aller Einfalt von einem grundfalschen Prinzip ausgegangen ist. Von der Gleichheit der Menschen. Pfui Teufel. Ja, ein grundfalsches Prinzip. Und das, anstatt sich etwas Nützliches vorzunehmen und die Linke in der Reformarbeit zur Förderung der wahren Demokratie zu stützen. Auch der Doktor war nach und nach heiß geworden und kam mit vielen Redensarten und Behauptungen daher. Bei Tisch wurde es noch schlimmer. Man trank eine Menge Champagner und die Stimmung stieg. Selbst Minute, der neben Nagel saß und bisher geschwiegen hatte, mischte sich mit einigen Bemerkungen ins Gespräch. Der Adjunkt saß steif da und schrie ein über das andere Mal wegen eines Eies, dessen Inhalt ihm auf den Anzug getropft war und dessen halben er sich nicht rühren konnte. Er war ganz hilflos. Als aber Sarah kam und ihn abwischen wollte, benützte der Rechtsanwalt die Gelegenheit, sie zu erhaschen. Er nahm sie in die Arme und trieb den größten Unsinn mit ihr. Der ganze Tisch war ein Wirrwarr. Unterdessen bestellte Nagel einen Korb Champagner auf sein Zimmer. Bald darauf erhob man sich vom Tisch. Der Adjunkt und der Rechtsanwalt gingen Arm in Arm und sangen vor lauter Lustigkeit, und der Doktor begann sich wieder in eifrigem Ton über das Prinzip des Sozialismus auszubreiten. Aber auf der Treppe hatte er das Pech, seinen Zwicker zu verlieren, der ihm sicher zum 10. Mal herunterfiel und endlich entzweiging. Beide Gläser zerbrachen. Er steckte die Einfassung in die Tasche und war nun für den ganzen Abend halb blind. Das ärgerte ihn und machte ihn noch hitziger. Zornig setzte er sich neben Nagel und sagte spöttisch: »Wenn ich Sie recht verstehe, sind Sie ein religiöser Mann.« Das sagte er in vollem Ernst und erwartete eine Antwort. Nach einer kleinen Pause sagte er weiter, er habe nach dem ersten Gespräch, das sie miteinander geführt hatten, an dem Tag von Carlsens Begräbnis, den Eindruck bekommen, dass er, Nagel, wirklich ein religiöser Mann sei. »Ich verteidige das religiöse Leben im Menschen«, antwortete Nagel. »Nicht speziell das Christentum, durchaus nicht, sondern überhaupt das religiöse Leben. Sie meinten, alle Theologen sollten aufgehängt werden. Warum?« fragte ich. »Weil ihre Rolle ausgespielt ist«, antworteten sie. Und darin war ich mit ihnen nicht einig. Das religiöse Leben ist ein Faktum. Der Türke ruft, Allah ist groß und stirbt für diese Überzeugung. Der Norweger kniet noch heute vor dem Altar und trinkt Christi Blut. Jedes Volk hat irgendeine Kuhglocke, an die es glaubt, und in diesem Glauben stirbt es selig. Das Entscheidende ist nämlich nicht, woran man glaubt, sondern wie man daran glaubt.« »Ich bin erstaunt, solch ein Geschwätz von Ihnen zu hören«, sagte der Doktor verärgert. »Ich frage mich wirklich immer wieder, ob Sie im Grund nicht doch nur ein verkappter Anhänger der Rechten sind. Eine wissenschaftliche Kritik nach der anderen kommt über Theologen und theologische Bücher heraus. Ein Skribent nach dem anderen steht auf und schlägt diese Predigtsammlung und jene theologische Abhandlung kurz und klein. Und trotzdem gehen Sie nicht davon ab, dass zum Beispiel die Komödie mit Christi Blut noch in unseren Tagen ihren Wert habe. Ich verstehe diesen Gedankengang nicht.« Nagel dachte nach und sagte dann: »Mein Gedankengang ist kurz folgender. Welchen Gewinn bringt es uns im Grund? Entschuldigen Sie übrigens, wenn ich vielleicht schon vorher einmal danach gefragt haben sollte. Welchen Gewinn bringt es uns im Grund, rein praktisch gesprochen, aller Poesie, allen Träumen, aller schönen Mystik, allen Lügen das Leben zu rauben? Was ist die Wahrheit? Wissen Sie das? Wir bewegen uns doch nur durch Symbole vorwärts. Und diese Symbole wechseln wir, je nachdem wir vorwärts schreiten. Vergessen wir übrigens unsere Gläser nicht.« Der Doktor erhob sich und ging durch das Zimmer. Ärgerlich bemerkte er, dass ein kleines Stück vom Teppich bei der Tür zusammengerollt war und kniete sogar nieder, um es glatt zu streichen. »Du könntest mir wohl deine Brille leihen, Hansen, wenn du doch nur da sitzt und schläfst«, sagte er förmlich aufgebracht. Aber Hansen wollte seine Brille nicht hergeben, und unwillig wandte sich der Doktor von ihm ab. Er setzte sich wieder zu Nagel. Ja, das ist Unsinn, ein Unsinn ist es. Das Ganze ist im Grunde Plunder, sagt er, von Ihrem Standpunkt aus gesehen. Sie haben vielleicht bis zu einem gewissen Grad recht. Sehen Sie nun Hansen dort. Ja, entschuldige, dass ich über dich lache, Hansen. Rechtsanwalt und Sozialist Hansen. Solltest du nicht jedes Mal, wenn zwei gute Bürger in Streit geraten und einander verklagen, eine gewisse innerliche Freude empfinden? Nein, du würdest sie am liebsten in aller Güte versöhnen und keinen Schilling dafür nehmen. Und am nächsten Sonntag würdest du wieder in die Arbeitervereinigung gehen und vor zwei Handwerkern und einem Metzgerburschen einen Vortrag über den sozialistischen Staat halten. Der Nutzen eines jeden soll seiner Fähigkeit zu produzieren entsprechen, würdest du sagen. Alles ist so ausgezeichnet geordnet und keinem soll Unrecht geschehen. Da aber steht der Metzgerbursche auf, der ein Genie ist im Vergleich mit euch anderen allen. Er steht also auf und sagt, ich habe aber eine gewisse Anlage zu konsumieren. Im Produzieren bin ich nur ein armer Metzgerbursche. Müsstest du da nicht bleich und ergrimmt dastehen, du Schafskopf? Ja, schnarch nur. Dabei geht's dir am besten. Schnarch nur weiter. Der Doktor war schwer berauscht. Seine Zunge versagte kläglich und er sah mit schwimmenden Augen vor sich hin. Nach einer Pause wandte er sich wieder zu Nagel und fuhr düster fort. Übrigens meinte ich nicht, dass sich nur die Theologen umbringen sollten. Nein, das sollten wir, Gott verdamm ich, alle miteinander tun. Wir sollten die ganze Welt ausrotten und die Kugel weiterrollen lassen. Nagel stieß mit Minute an. Der Doktor bekam keine Antwort, er wurde zornig und rief laut, »Hören Sie nicht, was ich sage. Wir sollten uns alle miteinander umbringen, sage ich. Sie natürlich auch. Sie auch.« Dabei sah der Doktor ganz bissig aus. »Ja«, antwortete Nagel, »daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich habe nicht den Mut dazu. Vielleicht sollte ich aber eines Tages den Mut bekommen. Dann habe ich die Pistole schon bereit. Und für alle Fälle trage ich sie immer bei mir.« Und er zog aus der Westentasche ein kleines Medizinglas, das ein Giftzeichen trug, und hielt es in die Höhe. Das Glas war nur halb voll. »Echte Blausäure«, sagte er. »Doch ich habe nie den Mut. Es fällt mir zu schwer.« »Herr Doktor, Sie können mir wohl sagen, ob das genug ist. Ich habe bereits die eine Hälfte bei einem Tier angewendet. Und es wirkte ausgezeichnet. Es gab einen kleinen Krampf, eine kleine herbe Komik im Gesichtsausdruck, zwei, drei Schnapper nach Luft, das war alles. In drei Zügen matt.« Der Doktor nahm das Glas, sah es an, schüttelte es einige Male und sagte, »Das ist mehr als genug. Eigentlich sollte ich Ihnen ja dieses Glas wegnehmen. Aber wenn Sie doch nicht den Mut dazu haben...« Nagel steckte das Fläschchen wieder in die Westentasche. Der Doktor sank immer mehr zusammen, trank aus seinem Glas, sah mit toten Augen umher und spuckte auf den Boden. Plötzlich rief er zum Adjunkten hinüber. »Hey, wie weit bist du, Holtan? Bringst du es noch zur Ideenassoziation? Ich nämlich nicht mehr. Gute Nacht.«